Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 13. Kapitel. Die Verstoßung aus dem Paradiese. 1. Teil. Und nun kehre wieder zurück zum Adam und zur Eva. Und siehe, wie ihr fernerer Wandel ihres Leibeslebens und der Wandel ihrer beiden Nachkommen beschaffen war vor den allsehenden Augen der Heiligkeit Jehovas. Und siehe, eine kurze Zeit, die nach eurer Rechnung 30 Erdkreise um die Sonne betrug, was ihr Jahre nennet, lebte das Paar im Kreise seiner gesegneten Nachkommen, deren Zahl gleich war der Zahl der Jahre, mit Ausnahme des Kain, welcher nicht gesegnet war. Und nun siehe weiter, was da geschehen ist. Adam ging am Tage des Herrn, der zu einem Ruhetage ihm geboten wurde, in seinem Herzen schon von der ewigen Liebe selbst und vom Engel hernach mehrfältig zum Gedächtnisse der großen Taten der sich erbarmenden Liebe und zur Ehrfurcht vollsten Betrachtung der unermesslichen Heiligkeit Gottes, des guten Vaters, allein über eine Strecke Landes, um zu betrachten die Schönheit der Gegend. Und es gefiel ihm überaus gut, die Welt, so dass er in seinen Gedanken ganz abkam von Gott. Und so in diesen Betrachtungen kam er an das Ufer eines großen Stromes, dessen Namen Eheura hieß, oder Gedenke der Zeit Jehovas, denn das rief der stark rauschende Strom. Aber Adam, vertieft in den Gedanken der Welt, merkte und verstand auch nicht den Sinn dieser Rede der rauschenden Fluten des Stromes. Und als er nun so geartet längs dem Ufer ging, blieb er auf einmal mit dem linken Fuße hängen, an einem eine Zeit lang über die Erde und endlich um einen großen Baum sich schlängelnden Gewächse. Und er fiel gewaltig zur Erde und empfand einen großen Schmerz an seinem Leibe. Und das war für ihn eine neue Empfindung. Und er zürnte dem Gewächse und sah es ergrimmt an und stellte es zur Rede, fragend, ob es nicht kenne seinen Herrn. Und das Gewächs antwortete: Nein, ich kenne dich nicht. Da besah der Adam das Gewächs genauer und erkannte das Gewächs nicht. Da fragte er abermals: Wie ist dein Name und welches ist deine Tauglichkeit? Und siehe, der Wind rauschte durch die Blätter, und das Rauschen ward ihm verständlich und lautete: Lies die Beeren von meinen Zweigen und presse den Saft aus und trinke ihn, und mein Name und meine Tauglichkeit wird dir kund werden. Und siehe, der Adam tat in der Blindheit seiner Weltgedanken, was das schlängelnde Gewächs ihm anriet, in seiner Vergessenheit am Tage des Herrn. Und er nahm einige Beeren und verkostete sie, und sie schmeckten ihm sehr süß, und er freute sich dieser neuen Bekanntschaft und schmollte über den Engel, dass er ihm nicht auch gezeigt habe, dieses gar so wohlschmeckende Gewächs. Und er las eine Menge Beeren ab und trug sie nach Hause und kam dahin, als die Sonne gerade unterging. Und Eva, begleitet von Kain, kamen ihm entgegen, als die einzigen, die sich den ganzen Tag über gesorgt hatten, da sie nicht wussten, wohin der Adam gegangen war. Denn alle übrigen wussten es wohl und sorgten sich nicht am Tage des Herrn um Adam, den Vater ihres Leibes, da sie Kinder des Segens waren und an diesem Tage ihre Gedanken vertieft hatten in Gott und seine ewige Liebe und nahmen ihm ab einen großen Teil seiner Bürde. Und er erzählte ihnen von dieser neuen Bekanntschaft, und die Eva war erfreut in hohem Grade dessen und tat mit der Hilfe Kains mit den Beeren nach der Erzählung Adams. Da nahm der Adam den ausgepressten Saft und sprach: Lasst uns erforschen seinen Namen und seine Tauglichkeit. Und siehe, da trank er in vollen Zügen vom Safte, und gab ihn dann der Eva und dem Kain und endlich zu verkosten allen bis auf den Abel, der noch nicht zugegen war, da das Feuer noch loderte auf dem Altare, den er errichtet hatte, zu Opfern der Heiligkeit und der Liebe Jehovas, was dem Herrn wohlgefällig war. Und da wurden berauscht der Adam und die Eva und alle, die vom Safte gekostet hatten. Und in diesem Rausche entbrannten Adam und Eva und alle aus Adam und Eva wild in den Begierden des Fleisches und trieben samt Adam und Eva Unzucht und Hurerei, während Abel betete am Altare Jehovas. Und als sie da ausgehurt hatten im Rausche der Vergessenheit Gottes und des allzeit vorher anbefohlenen und schuldigen Opfers ihrer Herzen, da erschien der Engel mit dem Flammenschwerte in seiner Rechten zuerst dem Abel freundlich und sagte zu ihm: Jehova fand großes Gefallen an deinem Opfer, so zwar, dass er dich zum Retter deiner Eltern und Geschwister erwählt hat, ohne dass sie jetzt zugrunde gegangen wären am Tage des Herrn. Da sie seiner vergaßen und ihre Gemüter gesenkt haben zur Erde und nicht teilhaftig werden konnten des Segens, der allzeit an diesem Tage nach der festgesetzten Ordnung ausgeht von oben in alle Räume der Unendlichkeiten. Daher bin ich wiedergekommen, sichtbar, zuerst zu sammeln dein Opfer in dieses Gefäß der erbarmenden Gnade, welche ist der ewige Sohn im Vater, und es zu tragen vor sein allerheiligstes Angesicht, den Augapfel des ewigen Vaters, und zuvor aber noch zu züchtigen die Übertreter des Gesetzes der Liebe und des Gebotes der heiligen Gnade und ihnen zu nehmen einen großen Teil der Geschenke, sie zu schlagen mit Blindheit und sie zu treiben aus dem Paradiese. Und nun verlasse deine Opferstätte und deinen Opferaltar und stelle dich zu meiner Linken, damit die züchtigende Rechte frei bleiben den Übertretern, und folge mir in die Wohnung der Sünde. Und wenn ich die schlafenden Sünder werde geweckt haben aus dem Taumel der Hurerei und sie vor großer Furcht ergriffen fliehen werden vor dem Schwerte der Gerechtigkeit, so folge ihnen als ein Mitflüchtiger und trage nach den Eltern deines Leibes einen kleinen Teil des verlorenen Geschenkes und übergib es ihnen dann zur Stärkung da, wo sie ermattet und erschöpft, weinend zur Erde niederfallen werden, in einem Lande weit von hier, welches Ehu-Ehil oder Land der Zuflucht heißt. Und in diesem Lande errichte du eben auch einen Opferaltar, gleich diesem hier, der fortan brennen wird, auch unter den Gewässern, die einst über die ganze Erde kommen werden, und werden wird zu einem Berge, unersteiglich für jeden sterblichen Fuß bis zur großen Zeit der Zeiten, wo er sein Haupt neigen wird in die Niederung, die da heißen wird Bethlehem, oder die kleine Stadt des großen Königs, die einst zur größten wird auf der Erde. Denn ihr Licht wird leuchten mehr, denn das Licht aller Sonnengeister der Geister. Und auf diesem neuen Altare sollst du Dankopfer bringen dem Herrn aus allen Reichen der Erde in diesem Lande der Flucht, damit es genießbar werde den Sündern und stärke die Reuigen und tröste die Trauernden. Und als der Engel beendet hatte seine Rede zum Abel, da erhoben sie sich und gingen ernsten Schrittes zur Wohnung Adams, welche nach seiner Macht und Kraft in runder und sehr weiträumlicher Form aus dicht aneinander frei aus der Erde hochgewachsenen Zedern, der Gestalt nach ähnlich dem Tempel Salomons bestand, unfern von der Reuehöhle und dem Dornbusche der Trauer, und zwei Eingänge hatte, einen engen gegen Morgen und einen weiten gegen Abend. Und siehe, es war um die Mitte der Nachtzeit, und es durfte nicht früher sein, wegen des Tages des Herrn. Da trat der Engel des Herrn mit dem Abel an die Schwelle von morgen her. Als der Abel die Schwelle betrat, da fing er an zu weinen über das große Unglück, das jetzt seinen treffen sollte und werde. Da sagte der Engel sanften Tones zu ihm: Weine nicht, Abel, du segenerfüllter Sohn der Gnade, und tue, was ich dir befohlen habe aus der ewigen Liebe, die durch meinen Mund redet, und erschrick nicht über die Donnerworte, die folgen werden über diese schlafenden Sünder. Und Abel tat, wie ihm der Engel befohlen hatte. Und als er vollends bei den Seinigen war, da donnerte der Engel furchtbar ernst Worte des Schreckens und großer Angst über die nun erwachten Sünder und rief mit großer Kraft und Stärke: Adam, stehe auf, gedenke deiner Schuld und fliehe von hier, denn für dich ist hier kein Bleiben mehr. Denn du hast verloren das Paradies für dich und alle deine Nachkommen bis zur großen Zeit der Zeiten und einen großen Teil der Geschenke durch deine Schuld, da du vergessen hast des Tages des Herrn und hast dich berauscht vom Safte eines Gewächses, das ein Meisterstück der Schlange war, ausgedacht, zu fangen deine Freiheit, zu umstricken deine Füße und zu verwirren deine Sinne, zu vergessen Gott und dich schlafen zu machen in der groben Sünde. Somit fliehe, wohin du willst, aus dem Angesichte der Liebe, und überall, wo du hinfliehen wirst, wirst du den gerechten Zorn Gottes treffen, in der Fülle, aber der Anteil der Liebe wird dir spärlich zugemessen werden. Und siehe, da erhob sich der Adam von der Erde mit der Eva und allen den übrigen, die da geschlafen hatten, aus dem Tranke der Betäubung vom Gewächs der Schlange und dadurch verloren hatten, sämtlich bis auf den Abel, welcher nüchtern geblieben war, da er nicht getrunken hatte vom Tranke der Betäubung und eingedenk blieb des Tages des Herrn, wie auch ihr als wahre Kinder eines so heiligen und guten Vaters, wie ich es bin, beständig eingedenk sein sollet der heiligen Ruhe des Sabbats, als des wahren Tages des Herrn, der ich es bin, und sollet am Sonntage tun, was euch geboten. Die Fortsetzung folgt demnächst.